Die amerikanische Autorin Gia Tolentino befasst sich intensiv mit dem Zwang, der hinter den neuen Möglichkeiten lauert. Es ist, als hätte man uns auf einen Aussichtspunkt gestellt, von dem aus die ganze Welt zu sehen ist, und uns ein Fernglas gegeben, mit dem alles wie unser eigenes Spiegelbild aussieht. Alles wird Teil, Ausdruck, Effekt unserer Selbsterzählung. Das Netz mit seinen Feedback-Loops und selbstverstärkenden Effekten gleicht einem multidimensionalen Kaleidoskop mit einer mehr oder weniger überschaubaren, definierten Identität im Mittelpunkt und tausendfachen Reflexionen, Brechungen, Verzerrungen davon. Die Verlockung, sich im Angebot der Plattformen zu spiegeln, scheint zu stark für ein Wesen, das ohne Spiegel gar kein Konzept seiner selbst hätte. Und selbst wenn wir uns komplett allen sozialen Medien verweigern, erzählen wir damit eine bestimmte Geschichte über unser Selbst. Die sozialmediale Abstinenz ist selbst ein eigenes Genre an Selbsterzählung geworden. Das alte Watzlawick'sche Axiom, man kann nicht nicht kommunizieren, scheint sich in den sozialen Medien noch einmal zu bestätigen. Man kann nicht nicht erzählen. Im digitalen Zeitalter kann man sich nicht nicht spiegeln. Der erzählende Affe scheint in ein Spiegelkabinett gefallen zu sein. Fußnote: Lesen Sie dieses Kapitel zu Ende und schauen Sie danach als Visualisierung der hier besprochenen Thesen unbedingt das sehr filmische Comedy-Special Inside von Sänger und Autor Bo Burnham, den wir später noch zitieren. Es ist phänomenal. Ende der Fußnote. Monkey See, Monkey Do. Pünktlich zum 10-jährigen Bestehen von Instagram 2020 veröffentlichte der Historiker André Rouillet eine Analyse des neoliberalen Dispositivs digitaler Bilder in sozialen Netzwerken.